Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Viel Spaß, hier ist die Elite. Einen schönen guten Tag. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Elite, das Gruselziehen. Heute zu Halloween. Oder im Reformationstag, wie die Protestanten sagen. Grüß Gott, willkommen, Glück auf mit mir am Mikrofon, das Zeilenende. Und ich bin heute der Halloween-Spielleiter der Auslöser-Jedi. Hui! Grüß Gott. Hui, hui, hui! Bang! In alter Tradition. Nur für dich. Ja, wir spielen heute natürlich logischerweise zu Halloween so ein bisschen was Gruseliges. Wir spielen FDP. Nein, nein, nein, nein. Wir spielen ein sogenannte Black Story, also ein schwarzes Rätsel. Wer hat den Fritz ermordet? Der lebt ja noch. Verdammt. Aber, wir kommen heute logischerweise schon zu Halloween, nicht erst am Wochenende. Das heißt, wenn ihr jetzt auf den zweiten Teil der Urlaubsfolgen wartet, falls es überhaupt einen zweiten Teil gibt, wer weiß. Darf warten und jetzt heute gibt es Halloween. Wie schaut's aus? Wie ist deine Stimmung zu Halloween? Was ist so deine Position zu Halloween? Als was gehst du auf die Straße und bettelst deine Nachbarn an? Also eine Frage nach der anderen. Meine Stimmung nach Halloween ist, ich sage mal, also die Reihenfolge war ja irgendwie Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen, Brandenburg und Österreich und jetzt auch noch Halloween. Ich bin also in absoluter Gruselstimmung. Und ich habe mich noch nicht entschieden, ob ich mich als Herbert Kickel oder als Björn Höcke verkleiden werde zu Halloween, aber eins von beiden wird es wahrscheinlich werden. Also ich schmier mir einfach ein bisschen braune Farbe ins Gesicht und erschrecke dann Bürgerliche. Wir haben extra keine Folge zur Österreich-Wahl gemacht und du reißt dieses Loch nun auf. Ja und? Lass mich doch. Du hast mich gefragt, als was ich mich zu Halloween verkleide und ich gebe Bürgerliche erschrecken und sag, hui, ich bin euer böser Zwillingsbruder. Wir spielen ein Ja-Nein-Rätsel, also eine Black Story. Ja. Einer Tätigkeit folgt ein Duell. Der Schütze schießt und trifft den anderen am Kopf. Trotzdem bleibt der Getroffene unverletzt und freut sich sogar. Wieso denn das? Okay. Du bist der Spielleiter, ne? Ich muss die Fragen stellen. Richtig. Andersrum wäre es ziemlich Quatsch, wenn ich Fragen stellen würde und du die Antworten gibst. Hätte ja sein können, dass es da so eine Web-App gibt, wo man das zusammen gegen den Computer spielen kann. Was weiß denn nicht, was sich die modernen Leute so ausdenken. Ach so, nee, das gibt's noch nicht. Ich kann ja nicht sehen, was du da so... Aber es wäre eine gute Idee. Ja, ich kann ja nicht sehen, was du da so vorbereitet hast. Also. Aber es wäre eine gute Idee. Ja, ne? Hätte ich die mal vorher gehabt. Ja, dann hätten wir ein Black Story GPT. Wollte gerade fragen, ob wäre das Black GPT? Ist das, darf man das heutzutage noch sagen? Komm, du magst nur ablenken, jetzt schieß los. Ja, das war eine Ja-Nein-Frage, also war das legitim. Aber zurück. Also, irgendjemand wurde am Kopf getroffen und freut sich seines Lebens. Ja? Genau. Einer Tätigkeit folgt ein Duell. Der Schütze schießt und trifft den anderen am Kopf. Trotzdem bleibt der Getroffene unverletzt und freut sich sogar. Wieso denn das? Erfolgte der Schuss mit einer Pistole? Nein. Ist die Schussvorrichtung. Nein, bitte nochmal das Rätsel. Einer Tätigkeit folgt ein Duell. Der Schütze schießt und trifft den anderen am Kopf. Trotzdem bleibt der Getroffene unverletzt und freut sich sogar. Wieso denn das? Okay, der Schütze schießt und wird am Kopf getroffen. Okay. Geht es um Fußball? Ja. Okay. Handelt es sich bei der Tätigkeit um ein Foul, das einen Elfmeter zur Folge hatte? Ja. Handelt es sich bei dem Getroffenen um den Torwart? Ja. Ja, die Tätigkeit fand beim Fußball im Strafraum statt. Es gibt Elfmeter, der Torwart kriegt den Ball an den Kopf, freut sich aber, dass er den Elfmeter gehalten hat. Habe ich das Rätsel zu früh gelöst? Nee, es ist mittelschwer. Okay. Also gut, wir haben jetzt ein Gefühl dafür, dass mittelschwer für dich definitiv zu leicht ist. Ja, also ich muss an dieser Stelle bekunden, und es kann sein, dass das in der Folge noch durchbricht, dass ich einfach eine Panikattacke bekomme. Die hatte ich nämlich kurz, die hätte ich fast schon gehabt, weil ich als Kind und Jugendlicher bei solchen Black Stories immer unglaublich schlecht war. Ich habe mal tatsächlich eine Dreiviertelstunde gebraucht, um sie dann doch nicht zu lösen, weil ich einfach das Rätsel nicht verstanden habe. Ja, wir hatten mal irgendwann ein Rätsel, das auch so um die Ecke gedacht war. Und da liegt Jenny auf dem Boden und neben ihr sind Glassplitter und es ist, der Boden ist nass und ah ja, das ist das man hat Kratzspuren in Jenny und mit den Goldfischen, ja, genau, Jenny ist ein Goldfisch und da hat einfach die Katze das Glas runtergeworfen und ja, das ist so dieses Jenny liegt auf dem Boden, hat Kratzspuren, neben ihr liegt ein Wasserglas zerbrochen. Und sie, ja, und du bist eigentlich die ganze Zeit nur damit beschäftigt, rauszufinden, was passiert sein könnte, aber du musst halt erstmal klar machen, ist Jenny überhaupt ein Mensch? Und die Antwort lautet nein, und damit ist dann das Rätsel eigentlich spätestens dann gelöst, wenn du weißt, wer sie ist, und du besitzt eigentlich die ganze Zeit nur dran und denkst dir, okay, wer, was ist Jenny? So. Eine Frau kauft sich morgens neue Schuhe und stirbt daraufhin abends. Okay. Eine Frau kauft sich morgens ein paar Schuhe und stirbt daraufhin abends. Ist das Alter der Frau für die Lösung dieses Rätsels relevant? Sie ist in der werberelevanten Zielgruppe zwischen 18 und 65. Okay, damit ist... Nein, natürlich nicht. Hätte ja sein können, ne? Gut. Also ja, es ist eine Frau, es ist kein Mädchen und kein Kind, sondern es ist eine Frau. Also für Leonardo DiCaprio wahrscheinlich zum Beispiel nicht wirklich interessant. Ist die Art der Schuhe für die Auflösung des Rätsels relevant? Ja. Gut. Hat der... Also bedingt, aber ja. Ja, gut. Ist der Kauf der... Nee. Ja gut. Wo fangen wir jetzt? Fangen wir an. Das also sie können zum Beispiel rot sein oder grün sein oder schwarz sein, die Schuhe, oder weiß. Ja, es können Pumps sein oder Mokassins oder sonst irgendwas. Ich versuche nur drüber zu moderieren, damit du ein bisschen nachdenken kannst und ja, bis zur nächsten Frage. Ja. Sonst schalten hier alle Podcatcher quasi ab, weil hier dann Stille ist. Ja, man muss einfach auch mal Stille aushalten können, auch in einem Podcast. Die Frau stirbt abends. Stirbt sie eines natürlichen Todes? Du meinst solche Dinge wie Altersschwäche oder? Herzinfarkt, aus heiterem Himmel, Krebs. Nein. Nein. Okay. Wird die Frau Opfer eines Verbrechens? Nein. Wird die Frau Opfer eines Unfalls? Ja. Stürzt sie eine Treppe herab? Nein. Ist die Art des Unfalls relevant für die Auflösung? Ja. Gibt es, ist in den das unmittelbare Unfallgeschehen, sind weitere Personen involviert außer der Frau? Ja. Okay. Aber keine Treppen? Keine Treppen. Gut. Wird die Frau mit ihren Schuhen umgebracht? Also sie trägt sie. Okay, sie wird aber nicht mit den Schuhen umgebracht. Also nicht mit den Pumps erschlagen. Nein. Ja. Ja, sie wird also, nicht mit den Pumps erschlagen. Ja, sie wird nicht mit den Pumps erschlagen. Also nein, die Schuhe sind nicht die Tatwaffe. Okay. Ist die Tatwaffe für die Lösung relevant? Ja. Okay. Handelt es sich bei der Tatwaffe um etwas, wo der gesunde Menschenverstand auf Anhieb sagt, ah, Waffe? Ja. Ist es eine Schusswaffe? Nein. Ist es ein Messer? Ja. Hat Alice Weidel ihre Finger im Spiel? Nein. Okay. Die Frau stirbt also durch eine Stichverletzung. Wahrscheinlich. Würde ich jetzt mal sagen. Nein. Nicht. Okay, die Frau stirbt nicht durch eine. Okay, die Tatwaffe ist ein Messer, aber sie stirbt nicht durch eine Stichverletzung. Also Stich im Sinne von in etwas reinstechen? Ja, oder etwas durchschneiden. Ist ja auch eine Stichverletzung, oder? Nee, es ist eine Schnittwunde. Okay, Punkt für dich. Frage falsch gestellt. Ich ziehe die Frage zurück. Also ich würde jetzt einfach mal sagen, nein, es ist keine Stichverletzung. Okay, es ist eine Schnittverletzung. Nein. Dringt das Messer in den Körper der Frau ein? Ja. Okay. Und jemand anderes führt das Messer? Jemand anderes hält das Messer in der Hand? Nein. Okay. Also, hält die Frau das Messer selber in der Hand? Nein. Okay. Es sind also weitere Personen anwesend zur Tat? Außer der Frau? Ja. Und diese weitere Person ist auch Verursacher des Todes, aber führt nicht die Waffe. Kann man das so sagen? Nein, das kann man so nicht sagen. Okay. Ist ja mal so eine Forschungsthese, die man so anbieten kann. Also irgendwie. Also das Wort führen musst du mir mal definieren, bitte. Führen heißt das Ding in der Hand halten. Eine Waffe. Und dann zustechen, wo wir wieder geklärt haben, es ist ja nicht eine Stichverletzung. Ja, oder schneiden, das geht ja auch. Und es ist auch keine Schneide. Okay, also die Person hält das Messer die Person hält das Messer nicht in der Hand. Die andere. Also ich gebe den Also Tipp. Das ist ja auch relevant. Die Frau kann ja auch quasi, weißt du, so, ich stehe so da, la la la la la la la, ich halte das Messer so vor mir und irgendjemand läuft da rein. Kann ja auch, alles schon passiert. Okay, ja. Also, nein. Es ist ein bisschen kompliziert. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Es ist etwas komplizierter. Also, dieses Messer, also nur noch mal, damit ich es explizit habe. Es ist ein Messer im Spiel. Ja, es ist ein Messer im Spiel. Und der Vorgang, das Messer ist irgendwie in den Vorgang des Sterbens der Frau involviert. Ja, ziemlich markant, ja. Ja, aber dieser Prozess, wie das Messer dafür sorgt, dass die Frau stirbt, was ich ja noch nicht ganz genau geklärt habe. Ja. Während das passiert, wird das Messer nicht durch die Frau gehalten. Ja, richtig. Und das Messer befindet sich auch nicht in der Hand der weiteren Person, die irgendwie in diese Tat verwickelt und auch vor Ort ist. Genau. Also in dem Moment, wo das Messer in die Frau eindringt, okay, was wir ja schon geklärt haben, hält Person A und Person B es beide nicht in der Hand. Hm. wird das Messer geworfen. Ja! Arbeitet die Frau im Zirkus, Varieté oder sonst irgendwas? Ja! Handelt es sich bei der anderen Person um einen professionellen Messerwerfer? Ja! Okay, und der versaut seinen Trick. Ja. Warte. Okay, weil sie kauft sich ja morgens Schuhe und die Schuhe haben eine andere Absatzhöhe als die Schuhe davor und deshalb wirft er sie trägt jetzt quasi Pumps und deshalb wirft er das Messer so hoch wie immer, aber sie kriegt das Ding in die Stirn oder sowas. Richtig. Genau. Die Frau ist Assistentin von einem Messerwerfer. Die neuen Schuhe haben einen höheren Absatz als die alten. Am Abend ist eine Show und da der Kopf der Assistentin nun höher ist, trifft sie eines der Messer in den Kopf. Oh mein Gott. Ja, das war jetzt mittelschwer, Stufe 6 von 10. Okay. Traust du dich jetzt noch Stufe 7 von 10? Ist das noch unterhaltsam? Oh ja, das ist definitiv unterhaltsam. Das ist dann, und es passt vor allem zu Halloween, denn es geht schon wieder um Tod. Nein. Ja gut, dann hau raus. Ich bin gerade warm gelaufen. Ich bin gerade erstaunt, was mein Hirn so an Sachen tun kann. Man könnte fast meinen, ich mache beruflich irgendwas mit Marketing. Ein Mann, der erwartet, in ein paar Tagen zu sterben, stirbt früher als erwartet. Ja gut, das passiert häufiger. Okay, ein Mann. Bei dem Mann handelt es sich um einen Menschen. Ja, natürlich. Ja, es ist, nee, nicht, nix natürlich. Also ja, es handelt sich um einen. Okay. Mensch. Der Mann erwartet in ein paar Tagen zu sterben, er stirbt aber früher. Der Mann leidet an einer tödlichen Krankheit? Ja. Yep. Okay. Der Mann hat geplant, Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen? Nein. Weil, also normalerweise, wenn man erwartet, in ein paar Tagen zu sterben, dann... Also es spielt in dem Fall keine Rolle, aber nein, also hier steht nichts von Sterbehilfe. Ja, okay. Geplant auch. Okay, keine Ahnung, der Mann hat Krebs im Endstadium und denkt zu sterben und tanzt deshalb auf einer Autobahn und wird von einem Auto überfahren. Nein. Okay, musste nur kurz meine erste Theorie zu diesem Fall kurz abfrühstücken. Ich dachte, dann geht das hier vielleicht schneller. Okay. Also es könnte sein, dass er auf einer Bundesstraße tanzt, aber das hast du jetzt nicht gefragt. Ja, aber dann... Oder auf einem Highway. Es könnte auch ein Highway sein. Dann werde ich das später merken. Also der Mann ist ein... Oder er war in Springfield. Meinst du, er hat eine Katze gegessen und hat dann... Er wurde als Katze enttarnt und wurde dann gegessen. Hat sich vergiftet, weil er eine Katze gegessen hat. Weil ich glaube, Katzen zu essen ist gar nicht mal so gesund immer. Weiß ich nicht. Ich habe mir da, irgendwas war da mit irgendwelchen Bakterien, wenn man es nicht, oder Viren oder Würmern oder so, wenn man es nicht gut durchkocht. Und selbst dann ist es irgendwie problematisch. Gut, der Mann ist ein Mensch, der Mann leidet an einer tödlichen Krankheit. Ist die Art der tödlichen Krankheit relevant für die Auflösung dieses Falls? Bedingt aber nein. Okay, also es ist egal, ob das irgendwie Hirnkrebs oder Hautkrebs ist, der da tödlich ist. Genau, also er hat jetzt, also ich kann mal was sagen, er hat auf jeden Fall nicht irgendwie sowas knallefieses wie... kompletter Körper im Arsch und liegt da eigentlich nur noch vegetierend und okay. Ja. Hat HIV oder sonst irgendwas ganz Fieses. Alles. Okay, der Mann ist auch, also der Mann ist abled, wie man das so schön sagt. Also davon abgesehen, dass er krank ist. Also ist jetzt nicht irgendwie motorisch Ja. Geistig eingeschränkt durch seine Krankheit. Er ist ein normaler Mensch, nur stirbt halt in ein paar Tagen an Hirnkrebs. Genau. Sowas zum Beispiel, genau. Ja, okay. Er stirbt jetzt ein paar Tage früher. Er stirbt durch einen Mord? Ja. Okay. Er stirbt durch einen Mord. Ist die Art der Tatwaffe relevant für die Auflösung? Ja. Okay. Wahrscheinlich ist auch relevant, wer ihn umgebracht hat. Definitiv. Ja, Gut. Also, wir brauchen also Täter, Tatwaffe und Motiv für die ganze Nummer. Richtig. Stammt der Täter aus dem besteht eine verwandtschaftliche Beziehung zwischen Täter und Opfer? Nein. Besteht eine freundschaftliche Beziehung zwischen Täter und Opfer? Nein. Besteht eine feindschaftliche Beziehung zwischen Täter und Opfer? Nein. Kannten sich Täter und Opfer? Kennen im Sinne von? Naja, der Täter wusste, sagen wir mal, der Täter wusste am Tag vorher, wie sein Opfer heißt und aussieht und umgekehrt. Ja. Gut. Nein. Also der Täter wusste, wie er aussieht, aber nicht umgekehrt. Exakt. Handelt es sich bei dem Täter um einen Auftragsmörder? Nein. Handelt es sich um einen Gelegenheitsmörder? Ja. Interessant. Ich überlege, ob ich den Tipp geben soll. Aber Ich habe die Befürchtung, dass wenn ich dir den Tipp gebe, dass es dann sofort Klick macht und dann dann kommen automatisch die restlichen Punkte zusammen. Das könnte wahrscheinlich unter Umständen passieren. Und einen anderen Tipp habe ich nicht. Das ist schwierig. Ja, also die Überlegung wäre ja, also der Täter kannte das Opfer, aber nicht umgekehrt. Also ob das Opfer den Täter kannte, weiß ich nicht, ist aber für die Sache nicht relevant. In dem Sinne, natürlich muss ja der Täter das Opfer kennen. Nicht zwangsläufig. Ja, nee, ich sage, also für diese Story muss der Täter das Opfer kennen. Ja. Hätte witzig gefunden, wenn der einfach seinen eigenen Mord beauftragt hätte. um es mitzuerleben, oder was? Naja, um der Krankheit ein Schnippchen. Jetzt, wo es eh egal ist. Um der Krankheit ein Schnippchen zu schlagen. Einfach mal im Darknet auszuprobieren, ob man wirklich umgebracht wird, wenn man das bucht. Man hat ja nichts mehr zu verlieren, für oder? Für sie getestet. Ja, kann man sich dann Gütesiegel so als Mörder basteln. Ja, vor allen Dingen, wenn man so eine Agentur... Wenn es schief geht, bei Google eine Bewertung schreiben, der taugt nichts. Ja, oder wenn man sich so als Agentur, boah, wie in so einer schlechten Krimisatire, dass du quasi... so du selber beweist, dass dein Business, was du aufgebaut hast, auch wirklich funktioniert und du dich dann umbringen lässt. So eine Nummer ist das aber nicht, oder? Nee. Gut. Der Kind ist nicht, der Täter ist auch ein Mensch. Ja. Ist ein Mann? Ja. Gut. Ist wahrscheinlich aber auch nicht relevant. Eigentlich nicht, es könnte genauso gut eine Frau sein. Okay. Gut, die Tatwaffe ist relevant, vielleicht komme ich an der Stelle ja weiter. Man muss ja mal so Sachen antippen, so wie der Zahnarzt. Der geht ja auch immer an die Zähne ran und sagt dann OB, OB, OB und geht dann immer weiter. Die Tatwaffe. Handelt es sich bei der Tatwaffe um eine Schusswaffe? Nein. Handelt es sich um ein Messer? Nein. Handelt es sich um Gift? Ja. Ist die Art des Giftes relevant? Bedingt nein. Okay, bedingt nein. Das heißt, ich muss nicht genau wissen, was für ein Gift es ist. Aber okay, es ist relevant, dass er vergiftet wurde. Und es ist wahrscheinlich auch relevant, wie das Gift in den Körper gelangt ist. Nicht. Er vergiftet ihn, Punkt. Schade, okay. Okay, der Täter vergiftet ihn. Handelt es sich bei dem Täter um jemanden, der einen medizinischen oder pflegerischen Beruf ausübt? Steht hier nicht, spielt keine Rolle. Okay, nein, hätte ich ja gesagt. Dass irgendwie der Arzt ihm die falsche Medikation gibt. Also gut, wir haben eine Tatwaffe. Wir haben Gift. Wir haben einen Täter, bei dem wir zumindest wissen, dass der in keinem... noch nicht mal in einem da besteht noch nicht mal ein gegenseitiges bekanntschaftliches Verhältnis, sondern es ist nur ein einseitiges bekanntschaftliches Verhältnis. Genau. Und wir brauchen noch ein Motiv. Okay, dieses einseitige bekanntschaftliche Verhältnis, das macht mir noch ein bisschen zu schaffen, vor allen Dingen, weil der hat ja, auch wenn er kein Auftragsmörder ist, könnte er ja trotzdem einen Auftrag erhalten haben. Hat der Mörder einen Auftrag erhalten, mit dem Opfer zu interagieren? Nein. Ist der Mörder Taxifahrer? Nein. Schade. Warum denn Taxifahrer? Weil mir nichts Besseres eingefallen ist, aber ich eine Frage stellen wollte. Der berühmte Taxi-Giftmord. Naja, du hast gesagt, ich soll nicht so viel schweigen. Dann dachte ich, ich rede ein bisschen. Nein, ich kann ja gerne ein bisschen was erzählen hier. Das Problem ist tatsächlich, dass ich nicht so gut denken und dabei reden kann, sondern welche Sachen durchdenke. Kannst du denken, während ich rede, dann erzähle ich es. Das fällt mir tatsächlich auch sehr schwer. Das macht dieses Format ein bisschen schwierig. Ja, ich kann ja was über das Taxifahren erzählen. Ich bin zum Beispiel hier jetzt, glaube ich, in Leipzig noch nie Taxi gefahren, seit ich hier lebe. Früher haben wir ganz gelegentlich mal, wenn wir so aus Untertürkheim oder so kamen, so ab einer gewissen Stelle so ein Taxi genommen. Da konnten wir dann so, ja, schnell mal noch mit dem Taxi fahren. Aber ansonsten haben wir uns das eigentlich auch nicht geleistet, weil wir sind halt einfache Arbeiterkinder gewesen. Und wir sind lieber noch mal 2 Kilometer gelaufen und haben unsere Schuhe kaputt gelaufen, als uns ein Taxi zu leisten. Weißt du, der Witz ist, ich glaube, irgendwann bezahle ich mal einen Therapeuten dafür, dass der mal so eine ADHS-Diagnostik mit mir durchführen soll. Einfach damit ich es schriftlich habe, dass man mein Hirn viel zu leicht ablenken kann. Jetzt war ich nämlich damit beschäftigt, mir vorzustellen, witzigerweise nicht mit einem Schuh, sondern in meinem Kopf bist du so wie diese Tramper in den USA mit diesen Güterwaggons von Untertürkheim nach Bad Cannstatt gefahren. Ja, mit einem Stock und so einem Beutelchen. Ja, genau, sitzend in so einem, wie gesagt, in so einem offenen Güterwaggon. Ja, ein Freund von mir aus der Schule hatte übrigens einen Vater, der ein Taxiunternehmen hatte. Und ein anderer auch. Also ich hatte quasi 2 Taxiunternehmerväter in meiner Grundschulklasse. Der feine Herr, und uns dann was von Arbeiterschaft erzählen, aber ne, Unternehmer, ja, Unternehmerbengels in der Klasse. Das siehst du mal. Solchen Menschen bin ich aufgewachsen. Gut. Magst du denn über den Mord weiterreden? Ja, also ich kenne die Tatwaffe, das hilft mir aber nicht weiter. Ich weiß ein bisschen was über den Täter und ich überlege, was noch relevant sein könnte. Was ich über den Täter wissen sollte. Ist es wichtig, für die Aufklärung zu wissen, welchen Beruf der Täter hat? Nö. Sein Alter? Nö, ja, alterbedingt. Okay. Also er ist jetzt nicht so wirklich steinalt, sagen wir es mal so. Und er ist auch nicht im Testament bedacht, weil... In welchem? Von dem Ermordeten. Nein. Ist jemand, der dem Mörder nahesteht, im Testament der Person bedacht? Nein. Schade. Ist diese Testamentssache ein absoluter Holzweg? Bedingt. Bedingt. Okay, das heißt, das Testament hat aber schon, also das, der Nachlass des Mannes, besitzt das Opfer etwas, was der Täter haben möchte? Nein. Besitzt das Opfer etwas, wovon der Täter aber möchte, dass das Opfer es nicht mehr hat? Ja. Okay. Handelt es sich dabei um einen Gegenstand? Definiere Gegenstand. Man kann es anfassen. Nee, dann ist es ja alles. Dann ist ja auch Geld oder... Ja, also wenn Geld in Form von... Das Einzige, was man nicht anfassen kann, ist... Geld in Form von Scheinen, ja. Gut, also das Einzige, was es dann sein kann, was nicht ein Gegenstand ist, ist eine Seele. Wissen? Ein Bankkonto ist jetzt nicht anfassbar. Ein Bankkonto kannst du dir aber auszahlen lassen. Ja, aber das kann man nicht anfassen, das Bankkonto. Ich vertraue mir, ich kenne mich mit Bankkonten aus. Die kann man nicht anfassen. Also der Mensch, der da vergiftet wird, hat nach deiner Gegenstandsdefinition, und man kann es anfassen, ja, hat Gegenstand, den er nicht mehr haben soll, laut Täter. Gut, handelt es sich dabei um Geld? Nein. Gut. Gegenstand. Man kann es anfassen, das ist doch schön. Handelt es sich bei dem Gegenstand? Ich geb dir einen Tipp. Es spielt noch eine dritte Person eine Rolle. Ach du Scheiße. Dann wird's kompliziert. Genau, und da könnte dann auch der Nachlass quasi das Thema sein. Ja gut, aber es geht ja nicht ums es geht nicht ums Testament. Genau. Aber die dritte Person ist verwandtschaftlich verbandelt mit dem Opfer. Nein. Okay, dann geht es auch nicht um die gesetzliche Erbfolge, schade. Ach Gott. Bedingt. Bedingt. Aber wenn man nicht verwandt ist, dann gibt es keine gesetzliche Erbfolge. Also du kannst niemandem, also niemand erbt etwas, wenn du nicht mit ihm verwandt bist. Rein juristisch. Also die Erbfolge kann jederzeit jedem etwas vererben. Ja, aber dann ist das ja testamentarisch geregelt. Genau. Ja, aber es geht nicht um ein Testament. Genau. Ja, genau, aber also ne, dann wie gesagt, bedingt. Bedingt. Bedingt geht es nicht ums Testament. Also es geht um Nachlass, aber es geht nicht um Testament. Ah, was geht denn? Ich bin verwirrt. Ja. Manchmal lässt ja auch das Gehirn so langsam nach. An so einem spannenden Halloween-Abend. Ja, das kann passieren. Trinkt man bei euch dann in der Nachbarschaft eigentlich irgendwas Alkoholisches? Gibt man den Kindern irgendeinen Schnaps mit oder so? Und sagt, sie sagen Süßes oder Saures und geben dann irgendwie, keine Ahnung, einen Bärensinn oder sowas, was man bei euch da oben... Kommt zu uns, komm rauf aufs Land. Bärensinn kommt mehr, das ist ein bisschen weiter nördlich noch. Ach so, okay. Tatsächlich war hier... Ja, keine Ahnung, man kann ja die Kinder quasi mit einem Schnaps bei euch losschicken, bei euch am Rand des Ruhrpotts. In diesem hügeligen bergischen Land und da, weißt du, so, das Kind bringt einen Schnaps mit, dafür kriegt das Kind Süßigkeiten. Also, und wenn du dem Kind dann nichts, keine Süßigkeiten gibst, dann gibt's was Saures, nämlich einen sauren, also dann haut sich das Kind selber einen weg, weißt du? Ja. Ich war jetzt am Wochenende auf dem Moschtfest, da ist Apfelbrand verteilt worden. Das kenne ich tatsächlich von mir vom Dorf nicht, dass man da so selbstgebrannten Schnaps verteilt. Ja, aber Moscht. Oh, Moscht. Ja, gar nicht mal so unbedingt meins, aber ich habe ja auch in Hessen studiert, also von daher hat sich mir das ein bisschen vergällt. An der gleichen Universität wie übrigens Alexander Gauland. Ja, sieht man mal, dass nicht nur ein Gutes aus dieser Universität rauskommt. Ne? Wer war das? Gudrun Enslin, Ulrike Meinhof, einer von denen hat auch an dieser Universität studiert. Weiß ich nicht, kann durchaus sein. Eine von den beiden war es. Ich glaube, es war Ulrike Meinhof, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß nur, dass Alexander Gauland in einer Stadt geboren ist, die danach erstmal namentlich umbenannt wurde. Er ist aus Chemnitz und die Stadt hat sich dann Karl-Marx-Stadt genannt. Ja, ich würde mich auch umbenennen. Wenn ich in Verbindung gebracht werden wollte. ich würde mich auch umbenennen, wenn Alexander Gauland aus mir rauskommen würde. Siehst du mal. Aber in das Opfer ging Gift hinein. In das Opfer ging Gift hinein. Ging es darum, dass man an den Körper des Opfers rankommen wollte. Oder Teile des Körpers. Wenn du den Körper vergiftest, ist er dann noch benutzbar? Ja, er ist tot, aber manchmal kann man ja auch mit toten Körpern was anstellen. Also frag Gunther von Hagens. Ah, du meinst also, das Opfer ist quasi ein Körper, der Täter ist Gunther von Hagen und die dritte Person ist ein Zuschauer, der davon profitiert, dass Gunther von Hagen einen toten Körper aus stimmt. Ja, du hast recht. Vielleicht ist es auch einfach. Nein. Vielleicht ist die dritte Person ja auch irgendein Creep, der die Gehirne von berühmten Wissenschaftlern sammelt oder sowas. Und der wollte halt sicher gehen, dass er auf jeden Fall das Hirn von diesem berühmten Wissenschaftler bekommt. Jetzt sei mal ein bisschen kreativ hier. Ich kann ja nicht alles machen. Nein, du hast damit nicht recht. Ach, verdammt und zugenäht. Aber ich habe dir gerade einen Tipp gegeben. Also das mit dem Körper ist schon mal so nicht verkehrt, nur halt verkehrt. Ja, aber um die Seele geht's ja nicht, oder? Genau, also wir reden schon von Dingen, die man anfassen kann. Und einen Körper zum Beispiel kann man anfassen. Ja, einen Körper kann man anfassen. Und aber, also, wollte diese dritte Person den Penis von dem, aber warum sollte sie ihn dann umbringen? Weil sie Peniskrebs hatte und der dann abgefallen wäre im Moment des Todes oder was und verkümmert oder Himmel. Naja, was erreichst du denn mit Gift in der Regel? Tod. Ja, ja, aber im Körper. Vergiftungen. Genau. Ja, wird die Leber kaputt gemacht. Wobei, es gibt ja auch lähmende Gifte, die sorgen dann halt dafür, dass man erstickt. Ich nehme an, so detailliert willst du es nicht wissen, oder? Also es war kein Erstickungsgift, nein. Okay. Also das ist tatsächlich so das, was mir am ehesten in Erinnerung ist, wie Gifte wirken. Okay, dann sind wir doch schon mal auf einem guten Weg. Also es war kein Erstickungsgift. Es war kein Erstickungsgift. Aber also die Wirkungsweise des Gifts ist relevant für die Lösung? Naja, es geht ja um Gegenstände. Und die Gegenstände macht man ja mit Gift möglicherweise kaputt, wenn der Körper der Gegenstand ist. Aber wenn ich den Körper kaputt machen will, also mal ganz ernsthaft, also wenn ich jetzt dich umbringen wollte und zwar um deinen Körper loszuwerden, dann würde ich dich einfach in eine Wanne mit Säure schmeißen. Dann muss ich dich nicht vorher umbringen, das erledigt die Säure dann und löst dich gleich auf. Das ist quasi 2-in-1. Okay, also wir stellen uns jetzt mal vor, da liegt ein Mensch im Krankenhaus und... Ach, der liegt im Krankenhaus, gut zu wissen. Naja, er ist ja... Er erwartet demnächst zu sterben. Ich gehe mal davon aus, dass das so ein Hospiz, ein Krankenhaus oder sonst irgendwas möglicherweise sein könnte. Okay, ja. Nur fürs Protokoll, ich würde bitte gerne irgendwie auf der Straße sterben. Danke. Ja, okay. Also wenn du erwartest, so in 7 Tagen zu sterben. Ja. Dann möchtest du aber bitte auf die Straße geworfen werden. Also wenn ich sehr genau weiß, dass ich in 7 Tagen sterbe, dann würde ich gerne noch einen Trip nach Disneyland buchen und vielleicht das dann so timen, dass ich auch in so einer Achterbahn sterbe. Okay. Man darf ja Wünsche haben, oder? Oder auf dem Fernsehturm, haben wir ja gedacht. Da muss ich gar nicht mal todkrank sein, um dann da zu sterben. Okay, also das Ding liegt im Krankenhaus, aber also der Mörder, das hatten wir ja schon geklärt, hat ja keinen medizinischen oder pflegerischen Beruf und ist dementsprechend auch genau irgendwie, und hat diese dritte Person einen medizinischen oder pflegerischen Beruf? Nein. Aber du könntest doch mal, also bleib doch mal bei dem Gedanken des Nachlasses, ohne dass es ein Testament ist. Ja. Und ohne, dass es der Körper was selber ist. Ach. Oder will jetzt doch irgendjemand den Körper haben? Du hast meine Gehirntheorie noch verworfen. Also der Täter will den Körper nicht haben. Aber dieser Dritte will den Körper haben. Das haben wir ja geklärt. Den kompletten Körper. Vielleicht will der Dritte den Körper. Will der Dritte den Körper haben? Den ganzen? Erstmal in dieser Allgemeinheit. Also, er will den ganzen Körper nicht haben. Nein. Okay, will er Teile dieses Körpers haben? Ja. Gut. Warum kann er dann nicht warten, bis der Typi eines natürlichen Todes gestorben ist? Ich kann darauf nicht mit Ja oder Nein antworten. Ja, das macht nichts. Ich kann dir ja trotzdem mal eine Frage stellen, oder? Du kannst dich ja auch mal ein bisschen kooperativ zeigen. Ich kann ja darauf Ja sagen, aber es hilft halt dir nicht weiter, genauso wie Nein. Du bist nicht sehr hilfreich. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Vielleicht. Bedingt. Okay, also ein Dritter möchte Teile des Körpers haben. Genau. Und ich nehme mal an, die Teile, die er haben möchte, sind auch relevant für die Lösung des Falls. Ja. Gut. Wir reden über Körperteile. Reden wir über ein einzelnes Körperteil, das man also mit einem Wort benennen kann? Darum geht's nicht. Also es geht nicht darum, dass du sagen kannst, keine Ahnung, Milz, Galle oder kleiner Zeh. Okay. Okay, er möchte also allgemein Teile des Körpers haben. Genau. Okay. Was könnte denn so ein Teil des Körpers sein? Ja, so ein Herz. Oder wie gesagt, so ein Hirn. Das finde ich immer noch charmant. Genau, also wie nennt man die Gesamtgruppe da drüber? Also nicht. Organe? Genau. Organe könnten doch so ein Nachlass sein, den ein Mensch hat. Ja, jetzt habe ich ja meine Examensarbeit unter anderem über Hirntod und Organspende gesprochen. Und jetzt weiß ich, dass wenn du Leute vergiftest, das nicht unbedingt sonderlich optimal ist für Organspenderei. Deshalb möchte ich Organspenderei an dieser Stelle ausschließen. Also man möchte nicht die Organe haben, um sie irgendwo anders hin zu verpflanzen. Sehe ich das richtig? Also er möchte die Organe, die dritte Person? Also kann ja durchaus die Organe haben wollen, aber der Täter will die Organe ja nicht haben. Ja, aber der Täter hat ja auch gar keine Beziehung zum Opfer und auch nicht so wirklich zur dritten Person, oder? Hab ich das haben wir noch gar nicht geklärt. Hab ich das noch nicht geklärt? Oder haben wir das geklärt? Ich dachte, die haben keine Beziehung. Haben wir das geklärt? Haben wir schon geklärt, ob die dritte Person und der Täter eine Beziehung zueinander haben? Ja oder nein? Haben wir das geklärt? Also ich wüsste nicht. Weiß ich nicht. Ich habe dir eine Ja- oder Nein-Frage gestellt. Jetzt antworte mir gefälligst. Nein, haben wir nicht geklärt. Okay. Der Täter und die dritte Person haben keine Beziehung zueinander. Kennen sich nicht, sind nicht verwandt. Nein. Okay. Die kennen sich also. Also du hast eine Nein-Frage gestellt, ne? Das weißt du. Du hast gerade eine verneinte Frage gestellt, okay. Also wenn ich mit Nein antworte. Okay, also haben... Okay, also nur als Tipp. Nur damit ich... Du hast, sie haben keine Beziehung zueinander? Nein, die haben eine. Also die Täter und dritte Person haben eine Beziehung zueinander. Ja. Ja. Eine verwandtschaftliche Beziehung. Ja. Und Täter und Opfer haben keine solche Beziehung zueinander. Täter kannte Opfer. Ja. Opfer kannte Täter nicht. Ja. Täter, dritte Person hat auch eine Beziehung zum Opfer? In welcher Form? Kannten sich gegenseitig. Ja. Ja. Hatten mal was miteinander? Nein. Interessant. Auch keinen One-Night-Stand? Wenn keiner von beiden schwul ist, nein. Über ihre sexuelle Orientierung steht hier nichts. Okay, also beides Männer. Also Opfer, Mann, genau. Dritte Person, Mann, Täter, Geschlecht egal. Ja, Geschlecht egal, ist aber in dem Fall ein Mann. Okay. Schade, ich hatte jetzt auf so eine Nummer mit irgendeinem Kind, von dem er nichts weiß, gehofft. Wir könnten ja auch das Thema mit dem Darkroom noch klären. Darkroom? Sind die sich... Naja, es sind alles drei Männer und wenn sie nichts voneinander wissen, möglicherweise haben sie ja was miteinander gehabt. Nein, keiner ist schwul, kein Darkroom. Okay, aber wir haben eine verwandtschaftliche Beziehung zwischen Täter und der dritten beteiligten Person. Diese verwandtschaftliche Beziehung ist eine Vater-Sohn-Beziehung? Ja. Die dritte Person ist der Vater? Ja. Okay. Also Vater hat einen Sohn, der Sohn bringt die Person um. Okay. Soweit. Und der Vater hat keine verwandtschaftliche Beziehung zum Opfer und auch keine freundschaftliche Beziehung zum Opfer. Ja, das, was das Opfer so tut, könnte man schon so als freundschaftlich sehen. Hatte das Opfer was mit der Frau von der dritten Person? Nein. Nein. Aber du bist eigentlich schon kurz vor der Lösung. Also im Grunde müsstest du jetzt nur noch alle Puzzleteile zusammensetzen. Eigentlich hast du alles schon. Du müsstest eigentlich nur noch wissen, warum es ist quasi der Täter die dritte Person schädigen möchte. Ja, also es ist richtig formuliert. Ich hasse alles. Also warum möchte der Täter die dritte Person schädigen? Und warum möchte der vor allen Dingen Teile des Körpers der dritten Person in seinen Besitz bringen? Ist das irgendwie nein, er will sie ja nicht in Besitz. Nein, das haben wir ja geklärt. Er will sie ja nicht in Besitz bringen. Schade. Er möchte ja nur, dass die Person, also er möchte, dass das Opfer möchte ja nur, der Täter möchte ja nur, dass das Opfer diese Gegenstände nicht mehr hat. Er möchte sie selbst aber nicht haben. Und warum wartet? Das haben wir ja auch geklärt. Okay, aber warum wartet der dann nicht einfach die 7 Tage noch, bis der Mann mit dem goldenen Gebiss dann wirklich tot ist? Das erschließt sich mir noch über. Er will ja das goldene Gebiss nicht haben. Ja. Aber also er will ja irgendwie offenbar, dass die Person stirbt. Aber warum möchte er dann, dass die Person früher und nicht später stirbt? Das verwirrt mich noch. Na, du hast eigentlich alles schon zusammengefasst. Womit tötet er ihn? Mit Gift. Genau. Und was macht er damit? Vergiften. Nein, er stiftet seinen Sohn zur Vergiftung an. Nein. Ich check's nicht. Wer macht womit soll ich's was? Soll ich's auflösen? Weil du hast das eigentlich alles beisammen. Du musst es nur in der richtigen Reihenfolge zusammensammeln. Also, wir haben ein Opfer. Ja. Das wäre in ein paar Tagen gestorben. Ja. Und worüber hast du deine Abschlussarbeit geschrieben? Über Hirntod. Unter anderem und Organspende. Genau. Jetzt kann ja das Opfer Organe spenden. Organe kann man anfassen, Organe sind Gegenstände. Ist das Opfer schon hirntot? Spielt ja keine Rolle. Ja, doch. Aber wenn das Opfer, das da umgebracht wird, ja, seine Organe spendet, ja, beispielsweise einem Dritten, ja, dann hat der Dritte ja was davon. Er hat nämlich eine Organspende erhalten. Okay, das ist also quasi Nummer 2 auf der Organspendeliste. So, warum sollte möglicherweise der Sohn jemanden umbringen, der seinem Vater Organe spendet? Damit er was davon hat. Aber so funktioniert, genau, so funktioniert Organspende nicht. Der Mann war sehr krank und hatte sich dazu entschieden, seine Organe einem reichen Mann zu spenden. Weil der Sohn des reichen Mannes das Erbe des reichen Mannes bekommen wollte, vergiftete er den Spender, sodass seine Organe im Körper des Vaters nicht mehr funktionieren konnten. So funktioniert Organspende trotzdem sowieso nicht. Du musst hier ein bisschen um die Ecke denken, das ist nicht in Deutschland. Das funktioniert auch in keinem anderen Land der Welt so. Außer in China vielleicht. Aber in China essen sie auch Hunde. Das ist quasi, China ist das Springfield Asiens quasi. Ja, also ja, das ist Herr im Himmel. Ja, also deswegen, du merkst, warum ich sagte mit Testament, das Opfer hatte kein Testament, in dem der Täter begünstigt war. Es gab aber einen Nachlass, der quasi einen Dritten begünstigt hätte. Ich wage zu behaupten, dass in den allermeisten Ländern dieser Welt, inklusive Nordkorea, dieses Testament als sittenwidrig anfechtbar wäre. Jemandem seine Organe zu spenden. Es ist ja keine Spende, es ist ein Verkauf. Das ist tatsächlich. Hä? Wieso verkauft er sie? Der Mann, der sehr krank ist, spendet seine Organe einfach jemandem. Er hat ja selbst nichts davon. Er ist ja dann tot. Witzig. Aber er ist halt leider früher tot, weil. Warum spendet er die dem reichen Mann? Das würde mich jetzt noch. Da würde mich mal die Motivation interessieren. Keine Ahnung, steht hier nicht, aber ich gehe mal von freundschaftlichem Verhältnis aus oder dann doch die Nummer mit dem Darkroom. Also doch freundschaftliches Verhältnis. Skandalös. Naja, ich weiß es nicht. Hier steht es halt nicht dazu. Es gibt hier kein. Ich verlange lückenlose Aufklärung, Herr Aushilfsjedi. In diesem Fall müssen wir gnadenlos investigativieren. Ja, wir können das ja auch einfach der Nancy übergeben. Oh je. Die setzt am Ende die Phaser auf Betäubung, dann könnte man vielleicht die Organe entnehmen. Siehste? Und dann hätte der reiche Mann auch was. Er muss nur quasi nur einen Phaser entwickeln. Ja gut, stimmt. Also Sozialdemokraten tun ja gerne was für reiche Menschen. Also. Aber weißt du, was mir gerade auffällt? Weiß ich nicht. Nancy Faeser war schon mal in Hessen. Ja. Alexander Gauland war schon mal in Hessen. Ja. Und du warst auch schon sehr, sehr lange Zeit in Hessen. Ja. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und du klärst das jetzt hier mal auf. In diesem Sinne, tschüss! Und das Zeilenende klärt jetzt noch die Halloween-Story mit Hessen auf. Warum das so ein schrecklicher Ort ist und dann doch so viele schreckliche Menschen dort waren und er es trotzdem überlebt hat. Ja, also man muss an dieser Stelle einfach mal betonen, also Nancy Faeser hat wenigstens einen SPD-Toaster bekommen für ihre Leidensjahre. Alexander Gauland hat wenigstens eine Hundekrawatte bekommen noch für diesen Hessen-Aufenthalt. Und das Einzige, was ich bekommen habe, ist ein Podcast mit dem Aushilfs-Jedi. Macht's gut. Ciao.